Jürgen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wieso nicht? Naja, was soll ich denn sagen? Ja, du müsstest doch sagen, dass du erleichtert oder betrübt bist. Naja, es geht so. Was heißt denn geht so? Sie will wahrscheinlich sagen, dass sie weder erleichtert noch betrübt ist. Ich habe jetzt auch nicht verstanden, warum du sowas Lokalpatriotisches singen musst. Na, überleg mal. Sag nicht, das hat was mit die Schweta zu tun. Doch. Sag nicht, du wolltest jeden Verdacht ausräumen, dass ich aus der Uckermark komme, was natürlich totaler Quatsch ist. Ich komme aber gerade aus der Uckermark. Ich komme aus unserer schönen, schönen Metropole, aus dieser irren Weltstadt, die eigentlich nur vergleichbar ist mit Paris, mit Hongkong, New York, Mexico City und so einen Städten. Naja. Aus Berlin komme ich. Aber schlimm ist es doch nicht, wenn man auch so Uckermark ist. Die Schweta mir nicht vorgesungen. Naja. Ja, die geben höchstens ein Bier aus. Ja, die Schweta. Fand ich aber auch nicht. Siehst du, das ist deren Lokalpatriotismus. Wenn Drogen so ideologisch wären, ist das auch scheiße. Ja, wenigstens ein Caipirinha anbieten können. Genau. Ich weiß aber, dass gewissermaßen das jugendkulturelle Angeberpotenzial ungleich geringer ist. Wobei jetzt. Bei Bier. Und von daher ist es viel interessanter. Aber es soll ja nicht interessant sein. Es soll ja was Besonderes. Ach so. Aber dafür sind die Schweta zu blöde. Ja? So? Natürlich. Und ich sag dir auch, warum. Das liegt an der urbanen Debilisierung, die du natürlich auch in Schwetas. Urbane Debilisierung habe ich jetzt in Berlin noch gar nicht so feststellen können. Wie das nun mit Berlin ist, weiß ich auch nicht. Ich kann nur von Schwed reden. Wo kommt das her? Woher kommt die fortschreitende Debilisierung? Na, ich sag ja, das hat einerseits urbane Faktoren und auf der anderen Seite hat das wohl auch soziologische. Ich glaube, das muss auch physiologische Ursachen haben. Das kann nicht nur alles auf die Gesellschaft abgewälzt werden und soziologisch erklärt werden. Physiologisch? Ja, logisch. Hast du etwa konkrete Vermutungen? Dass sie jetzt vielleicht einfach zu viel Vitamine haben und total Shishi im Kopf? Woher denn zu viel Vitamine? Onkel Dittmeiers und Onkel so? Onkel Dittmeiers. Immer Saft. Trink mal hier noch, trink Vitamin mal da noch. Quatsch, der Schwedter, der trinkt doch nur Büchsenbier. Ach so. So sind wir auf die Sache doch überhaupt erst gekommen, die Sache mit der Caipirinha und so. So sieht's aus. Stimmt dich das eher hoffnungsfroh, wenn, sagen wir mal, zum Beispiel jetzt Billet Büchsenbier abgelöst wird durch Caipirinhas zum Beispiel? Ja, aber logisch. Ehrlich, hier in Berlin tendiert man ja eher zu einer anderen Haltung. Die Haltung der Uckermärker Landbevölkerung könnte ich ja mal anhand eines Liedes verdeutlichen. Ach, wie schön, da würde ich mich aber freuen. Ja, dann mach mal. Aber so ein Country Roads. So. Country Roads? Was ist ein Country Roads? Also so ein E-Piano im Country-Stil halt. Hier, das war? Genau, super. Ich spiel mal an.